Sind wir schon live? Ja, wir sind live. Wunderprächtig. Schönen guten Abend, hallo. Setzt euch hin, jetzt wird geredet. Bier ist im Kühlschrank, Kekse gibt's keine. Dafür aber unstrukturierte Behauptungen und Vermutungen über den Einfluss von Russland auf die Welt, die EU. Keine Ahnung, ob dein PC hochfährt oder nicht. Und halt, wie weit der Arm Russlands Putins oder halt auch Dugins denn auch wirklich reicht. Und ja, Behauptungen über Russland, das kennt ihr aus Mainstream-Medien. Endlich gibt es die auch bei den Weltraumaffen. Nee, Quatsch. ja, willkommen, hallo, für einen kleinen Sonderstream. Vorab noch mein Schlafrhythmus ist in letzter Zeit etwas durcheinander. Durch die Glücklichkeit der Vaterschaft. Deswegen bin ich nicht komplett fit, aber ich tue mein Bestes, euch meine Sachen näher zu bringen. Ihr kriegt nachher auch ausführliche Quellen zur weiteren Analyse, damit ich keine Detailfragen irgendwie hier verkuddelmuddel und Sag mal, irgendwie sei mal falsch ehrlich, so aufstelle. ich weiß, es sind halt Details, ja, ist das auch nicht so wichtig, aber war Putin irgendwie an der Schwangerschaft beteiligt? Und wenn ja, wie? Ja, weil der Putin, der hat nämlich durch das Bombardement in Syrien, durch die Flächenbombardement, hat er die Flüchtlingsströme erst so groß werden lassen. Und durch den Anstieg von den Migranten hier in Deutschland, haben wir ja dann auch einen Geburtenboom bekommen von den schon länger hier gebliebenen. Und davon wurde halt meine Frau und ich wurden davon auch erfasst. Und so. So indirekt kann ich dann direkt sagen, ja, Putin hatte was damit zu tun. Okay, ja, das habe ich mir schon so gedacht. Ich meine, der hat sich ja in so sozio-ökologische Vorgänge reingehackt und Genau. da halt manipuliert. Ja. Und das ist ja eigentlich so ein Stück weit das Problem, was wir haben. Wenn man über den Einfluss von einer Nation nachdenkt, also ob das jetzt die Kultur ist, die Politik, ob das eine aktive Politik ist, ob es eine Desinformationskampagne ist oder nicht, dann fängt man ja an, überall hinter irgendwelchen Steinen den Putin zu sehen und in irgendwelchen Schatten den Dugin am Lauern zu haben. Und das ist immer wichtig, wenn man über Einfluss oder auch über Kampagnen nachdenkt. Zwar sich schon erstmal der Paranoia hinzugeben, überall irgendwelchen Einfluss zu vermuten, aber das halt auch aktiv abstellen zu können, weil man halt wortwörtlich halt Jagd auf Schatten macht und man selten damit irgendwie glücklich wird, wenn man Jagd auf Schatten macht. Wie man jetzt sieht, wie sich die Presse übertrieben blamiert hat, also dass Trump Obama ins Bett pissen mit Prostituierten Dossier über BuzzFeed verbreitet hat. Also, die wollten halt was finden. Und dann hat jemand sich gedacht, hier habt ihr was, was ihr finden könnt. Und dann haben sie sich einfach wahnsinnig blamiert. Also, Ja, das, was du da beschrieben hast, das ist auch bekannt als Confirmation Bias, so Bestätigungs-Bias, könnte man da sagen. Ja, kann man sagen. Es ist jetzt ein deutsches Wort. Da kann man am besten so vorgehen, um es zu vermeiden, halt nicht auf die Dinge schauen, die Position von einem selbst bestätigen, sondern darauf schauen und die Augen offen halten auf sämtliche Gegenbeweise. Also Dinge, die einen dann skeptisch machen. Und das geht ja halt bei Presse vielleicht nicht so wirklich gut, weil die schon ein Stück weit, kann ich das auch verstehen, halt Geld machen wollen. ja, klar. Ich meine, das Ding ist halt auch immer auch, wenn man irgendwo einen vermuteten Einfluss hat, inwieweit wäre dann sozusagen die Vermutung, inwieweit ändert die was an der Realität? Sagen wir jetzt zum Beispiel, Merkel wird erwischt, wie sie mit einem 19-jährigen syrischen Flüchtling eine Affäre hat. Ändert das was an der Problematik, die eine hohe Zuwanderung an Deutschland stellt oder auch an die europäischen Nachbarn von Deutschland oder an den sozusagen an den Alleingang von Deutschland zu sagen, Willkommenskultur und so und bitte folgt uns mal europäische Nachbarn. Also Also ich verstehe wenn schon. jetzt Merkel tats, weißt du, wenn sie jetzt tatsächlich mit dem syrischen Flüchtling eine Affäre hatte, wird davon die Zahlung, die wir aufbringen müssen, um Flüchtlingshäuser zu bauen, wird die davon wirklich verändert oder nicht? Nee, in dem Sinne nicht. In dem Sinne nicht, da stimme ich dir schon zu, aber ich würde schon sagen, dass es halt so das halt noch weiter in den Mainstream stellt. Und das wird dann halt, wenn sowas passieren würde, irgendwie halt jeder Skandal wird ja mittlerweile aufgegriffen und durchexorziert und dann werden da Skandale miteinander verknüpft und zu einem größeren Skandal aufgeschlagen und alles, was vorher eigentlich so separate kleine Dinge waren, die ziehen sich jetzt halt ständig weiter und immer wieder durch und das ist einfach wirklich wie so ein Schneeballeffekt, könnte man schon sagen. Ja, klar. Klar. Und die Presse ist ja selber auch hysterisch und hat ja auch Schnappatmung. Also die Presse kann man ja schon auch einfach verarschen. Also ob jetzt zum Beispiel als Trump sagst, ja guck mal, über den und den Terroranschlag habt ihr gar nicht Bericht erstattet. Und dann fängt die Presse an, ja aber da und da gab es doch keinen Terroranschlag. Sagen wir jetzt in, was weiß ich, in einem Vorort von Paris, das hat doch gar nicht stattgefunden. Und dann erzählen sie alle anderen Terroranschläge auf, über die man berichtet hat. Und man hat aber als Trump ein falsches Datum genannt und lässt jetzt die Presse sozusagen auf Trump einschlagen. Und er will aber nur, dass die Presse jetzt mal schön über Terroranschläge spricht. Also ja, das man ist kann ja auch mit der Presse ziemlich einfach spielen sozusagen. Und das ist halt immer wichtig, sich sozusagen vor Augen zu halten, dass wir haben einen Confirmation Bias und wir haben Paranoia. Und wenn wir über den Dugin gleich richtig ins Detail gehen und über Putin und Russland, haltet euch das bitte vor Augen, inwieweit ändert das was tatsächlich an der Realität, inwieweit ist das Vermutung oder Verschwörung und auch zum Beispiel, wenn jetzt eine pro-russische Kreml-geführte Kampagne sich der Pegida anbietet und denen zum Beispiel hilft, Flyer zu drucken. Pegida gibt es ja aus einem Grund, also aus der Bestürzung von manchen Deutschen über die Zuwanderung. Also die Zuwanderung zu lösen, würde ja den Einfluss dann über den Kreml, der ausgeübt wird, dann kleiner halten. Also ich habe jetzt so ein random Beispiel genommen, was ich mir aus den Fingern gesogen habe, aber ich meine nur, wenn Pegida unterwandert wäre, komplett und wirklich nur die Führungsriege, sagen wir mal, ein Geheimagent des Kremls wäre, wenn man eine ordentliche Debatte über Einwanderung führen würde, eventuell Immigrationsgesetz nochmal durchschauen würde, sich in der gesellschaftlichen Debatte darauf einigen würde, wir wollen 444.000 Zuwanderer pro Jahr für 3 Jahre und danach nur noch, was weiß ich, 40 oder 800, weiß ich nicht. Aber wenn man da einen gesellschaftlichen Konsens finden würde, dann wäre ja die Pegida-Bewegung sehr schnell ziemlich unwichtig. Und oftmals, wenn man über den Einfluss von Russland spricht, geht es um Sachen, die ein Land eigentlich in ihrer eigenen Politik mal selber lösen könnte, wie zum Beispiel strukturschwache Regionen innerhalb der USA, ländlicher Gebiet, was ja immer gesagt wird, dass sie den Trump den Sieg gebracht haben. Wenn man sich darum besser gekümmert hätte, dann wäre ja sozusagen der Trump, der vermutete Putin-Präsident für die USA, ja nie an die Macht gekommen. Und das ist immer ganz wichtig. Ja, ich stimme dir auch schon zu. Ich würde noch sagen, das ist vielleicht ist auch einer von den Gründen, da spielt vielleicht mit rein, dass Leute einfach schon frustriert sind von dem, wie Dinge, also so vor allem halt ja global halt finanziell vielleicht so eine Frustration aufkommt, so Global Warming, das, was wir hier bei uns zum Beispiel hier verbessern, ja, das wird einfach an einem Tag in Indien irgendwie komplett zunichte gemacht, ja, sämtliche Versuche, das so zu verbessern, so die Zustände, die wir schon uns auf dem Planeten hier erschaffen haben, ja, sei es jetzt ökologisch, sei es jetzt ökonomisch und die werden nicht besser. Ja. Man hat ja gesehen, dass man so Banken zum Beispiel subsidiert, dann wieder weniger, dann wieder mehr. Und dasselbe ist jetzt auch hier halt mit Menschen. Man merkt schon mehr und mehr, dass halt Menschen so bestimmte Grenzen haben, die sie nicht in der Lage sind, überschreiten zu wollen. Und deswegen werden sie es nicht machen. Und da ist auch die ganze Debatte von Integration dann auch so komplett auf den Kopf gestellt. Und natürlich will man da schon irgendwie eine Antwort haben auf eine Frage, die viel zu groß ist, als dass es da eine Antwort drauf geben könnte. Da sagt man dann ja, das waren die da. Das waren die da und wir sind auch mit dran beteiligt und es tut uns leid, aber die da. Ja. Die da ist ein ziemlich gutes Schlagwort. Was ja in der Politik immer super einfach ist. Ich schaue mir ein Problem an, ich habe Überbevölkerung, ich habe Umweltverschmutzung und ich sage, guck, die da sind schuld. Wir haben in den deutschen Medien ist das relativ einfach. Wenn wir über die Massenmigration reden, dann sagen wir immer, wir sind schuld, wir der Westen, wir führen Antiterrorkrieg, USA führt Antiterrorkrieg, wir konsumieren zu viel, wir sind schuld, es ist unsere Schuld. Ist es wirklich unsere Schuld? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, also die Bourgeoisie, also hier das globale Kapital, der Kapitalismus, die sind schuld. Und so hast du für jedes Problem kannst du halt einfach verschiedene Leute ranziehen, die verantwortlich sind. Wenn du jetzt zum Beispiel die USA anguckst und ihr Leid, also die Medien, das Leid, was sie erfahren, dadurch, dass sie jetzt einen Trump als Präsident haben und alle Schnappatmung haben und nicht drauf klarkommen und sagen, das war alles der Einfluss von Putin. Ja, hätte man in strukturschwachen Regionen sich mehr um die Leute gekümmert, dann hätte Trump niemals sozusagen die Möglichkeit gehabt, so eine kleine Liaison mit der ein oder anderen russischen Propaganda zu haben oder russischem Narrativ und eigenem nationalistischen Narrativ, die sich dann ergänzen. Wie zum Beispiel die USA sind ja weltweit an vielen Orten aktiv und also mit Militärbasen und mit nicht nur mit Militärbasen, sondern mit Radiosendern und mit geheimdienstlichen Aktivitäten. Und in Russland ist es zum Beispiel ziemlich einfach zu sagen, schaut mal, die USA, die kommen uns immer näher und wir machen gar nichts und die USA, die tun uns immer nur halt ja, penetrieren. Und wenn jetzt ein Trump sagt, ja, unser Land ist auch nicht so unschuldig, also, und dann sozusagen den Narrativ vom Putin übernimmt, dann macht er das ja im ersten Moment nur, um einen eigenen Talking Point zu übernehmen und jetzt nicht direkt, weil er irgendwie einen heißen Draht zu Moskau hat und da irgendwo auf einer Liste draufsteht und seine Liste abarbeitet, die jetzt der Putin ihn aufgestellt hätte oder der Dugin ihm aufgestellt hätte. Und ja, ich hoffe, es verwirrt euch schon. Es wird noch verwirrender und ich will auch noch ein bisschen mehr Angst erzeugen, weil also der Dugin, das ist schon Ideologe, der er hat in den Ende der 80er, 90er Jahren hat er sich in einer Partei bemüht, die sich Nationalbolschewiken nennt in Russland. Und das war halt so die Idee, dass die Sowjetunion, dass es halt ein Fehler war, das zu kollabieren und dass man eine Wiederauferstehung von der Sowjetunion bräuchte, weil man halt gerne Macht projektieren würde. Also auf zum Beispiel Ukraine oder auf Georgien, Südossetien, Zentralasien, Kasachstan, weil man halt einfach seine Einflussgebiete sich wahren möchte. Und der Dugin, der hat einen Haufen Bücher geschrieben, der hat auch verschiedene Webseiten und der Dugin verwendet eine ganz interessante Strategie. Also er hat sozusagen für verschiedene Gruppen, die er mit seinen Ideen penetriert, verschiedene Geschichten, die er erzählt. Das ist ein bisschen so wie Frankfurter Schule, kritische Theorie, dass er halt einfach nur so lange quirlt, bis die Gruppe, die vor ihm sitzt, zunickt und sagt, ja, da hast schon recht mit dem, was der erzählt. Also seine eigene vierte politische Theorie, die ist so ein bisschen so, ja, hat ein bisschen so Rassenlehre, so, dass die russische Ethnie anderen überlegen sei und dass in einer Neuauflage der Sowjetunion, in einer Eurasischen Union, das russische Volk eine privilegierte Position einnehmen wird, was ja in der Sowjetunion der Fall war. Allerdings hat der Dugin auch dann so einen Punkt wie halt wortwörtlich Gender-Ideologie, also halt Gender-Kram. So, es gibt weder klassisch männlich-weiblich, sondern irgendein Geschlecht, was in der Mitte ist. Und ja, da gibt es auch ein paar lustige Zitate von ihm. zu. Und er hat da so eine Mixtur, die einfach ganz rechts außen, ganz links außen den Leuten Honig ums Maul schmiert. Und die Leute hören das dann ganz gern. Wenn er dann auf der einen Seite darüber spricht, wie wichtig Identität ist und wie wichtig Verteidigung vor den bösen Moslems ist und dass man auf jeden Fall zurückschlagen muss, dass es eine Invasion von Europa ist. Und auf der anderen Seite sagt er zum Beispiel der Syriza-Partei da in Griechenland, den Linken, ja, die EU ist böse zu euch, wie könnt ihr nur, und ihr seid Opfer des Großkapitals. Und sozusagen die vierte politische Theorie ist so aufgeblasene intellektuelles Geschwafel, was einfach nur so eine Nebelkerze ist für die Idee, dass halt Russland gerne mehr Macht projizieren würde auf verschiedene Gebiete um Russland herum und auf USA oder auf Europa. Wobei ich da, also natürlich, das mag schon sein, dass der Typ sich das so überlegt und dass da auch bestimmt ziemlich so sich einige Vertreter davon finden. Aber von dem, was ich weiß, sind Leute eigentlich immer noch in Russland sehr, sehr patriotisch. Ja, entweder, also das spaltet sich halt auf, ja, das sieht man ziemlich geil, wenn man so Interviews halt sieht, wo Leute einfach nur junge Leute interviewen und es dann heißt, ja, schaut ihr denn Nachrichten, dann sagen die so, ja, entweder sagen die ja und wir finden es ganz toll oder die sagen so, nee, das kann man nicht schauen, ja, und das spaltet sich halt wirklich sehr, sehr auf, da ist man wirklich schon fremd im eigenen Land, obwohl dieses Land halt wie man halt hoffen würde, ja, und vielleicht, dass der nicht ganz reinpasst, sich wirklich für die eigenen Ethnien einsetzt, also so für ethnisch Russen, ja. Ja, das ist ja das geniale Lustige, also weißt du hast dann über Dugin und über seine Propaganda kann er dann zum Beispiel in Europa, will er sich mit den Identitären zusammensetzen, er wollte da auf ein Europa treffen, das war, glaube ich, wo war es, in so im Ostblock, in eins von den Ländern durfte er nicht einreisen. Und da will er dann zeigen, so, hey, schützt eure eigene Ethnie, verteidigt euch für den Muslimen. Dann denke ich mir so, okay, also in Russland hat man so unglaublich große demografische Probleme, dass man aus den umliegenden Staaten, also Zentralasien und halt hier so nördlicher, mittlerer Osten, gerne Zuwanderer hat. Und das geht so weit, dass du mittlerweile schon 20% muslimischen Anteil im russischen Militär hast. Und dann kommt aber ein Dugin an, der irgendwie halt über die großartige russische Ethnie spricht und nationalistisch wirken möchte und in Europa vor No-Go-Areas warnt, während innerhalb von Russland du sogar ein No-Go-Federal-State hast. Also es gibt einen Bundesstaat in Russland, der halt abfallen wollte, Tschetschenien, und wo es halt einfach, ja, wo halt eine No-Go-Area hast, wie, keine Ahnung, wie Hamburg oder wie Baden-Württemberg, wenn du da nicht mehr hingehen kannst. Und dann kommt er aber nach Europa und erzählt, ihr müsst euch unbedingt gegen muslimischen Einfluss wehren. Oder als der Jet runtergeschossen worden ist von den Türken, von Russen an der Grenze, hat der Dugin über den Back-Channel das Gespräch angeleiert zwischen der Türkei und zwischen Russland, damit sie sich wieder versöhnen und dass es nicht weiter eskaliert. Und der Dugin hat dann sie auf der einen Seite gewarnt vor dem Putsch, der bald anstehen wird, und auf der anderen Seite hat er darauf hingewiesen, dass es halt eine Verschwörung der Amerikaner innerhalb des Deep States in der Türkei ist. Und da Dugin mit dem Putsch recht hatte und halt auch bewiesen hat, dass tatsächlich er einen Backchannel aufmachen kann zum Putin, hat er da halt viel Kredibilität bekommen. Und ich wundere mich dann sozusagen, wenn man versucht, im Westen so zu wirken, als wäre man nationalistisch und das eigene Volk über alles stellt, wir kümmern uns nur um die Russen und tralala und muslimischer Einfluss, furchtbarste überhaupt. Und dann guckt man sich Russland selber an und ich frage mich so, das stimmt halt überhaupt nicht mit der Realität überein. Also wenn ihr jetzt selber die Muslime so gar nicht mögt, warum ist ein Fünftel eures Militärs muslimisch? Also ich verstehe das dann nicht so ganz. Also mir fällt es dann schwer. Und aber das ist das, was der Dugin halt sehr gerne hat. Es geht eigentlich nur darum, dass du ein bisschen verwirrt bist, dass du sozusagen in dieser Nebelwolke der Argumentation einfach die russische Position nicht wirklich sehen tust. Und im Endeffekt hätte gerne Russland, dass ja eine Finnlandisierung stattfindet. Und Finnland war im Kalten Krieg also größtenteils neutral, weil sie einfach Angst vor der Sowjetunion hatten. Und die hatten dann eigentlich keine eigene Außenpolitik und waren unterm Scheffel von der Sowjetunion. Und Putin hätte halt gerne, dass zum Beispiel in der Ukraine, ja, wenn ihr euch Richtung EU wendet, dann will ich jetzt erstmal die Krim und in in Donbass, da schicke ich jetzt mal ein bisschen Waffen hierhin und da gucke ich mal, dass wir zum Beispiel den Rubel als Währung einführen. Das ist jetzt vor ein paar Tagen passiert und also so ein bisschen eine autonome Region, die dann irgendwie einen Rubel noch mit einführt. Und die Idee ist dann, dass dann sozusagen die Nachbarn von Russland sich von Russland nicht abwenden. Und auf Europa betrachtet, wenn jetzt zum Beispiel in Frankreich der Front National von aus Russland finanziert wird, zwar ein Kredit von 9 Millionen Euro, ist nicht unbedingt wenig, da ist jetzt die Idee, wenn jetzt ein Front National sich so übelst über die EU aufregt und sagt, es muss sofort raus und brennt die EU nieder und die EU hat einen Haufen Probleme, ich will das nicht kleinreden, aber wenn du das geopolitisch betrachtest, dann ist die EU sozusagen für die Europäer ein Stück weit eine Versicherung, dass eventuell wir uns mal selber emanzipieren können in Sachen Außenpolitik und nicht mehr nur den Amerikanern folgen müssen und uns auch nicht dann unter den russischen Scheffel stellen müssen und oder chinesischem Einfluss beugen müssen. Wir hätten dann eine europäische Außenpolitik. Aktuell ist es so, dass wenn wir jetzt, uns den nationalistischen Strömungen hingeben, rein geopolitisch betrachtet, können wir uns dann entscheiden, wollen wir dann amerikanischen Arsch küssen oder russischen Schwanz lutschen? So, keine Ahnung. Derbe ausgedrückt, aber es ist halt so. Du bist kleiner und du musst dich dann Supermacht halt einfach anbiedern. Das ist halt geopolitisch so. Es wäre vielleicht schön, wenn es anders wäre, aber ja. Du bist ein kleines Land und dann musst du gucken, wo du bleibst. Und wenn dann sozusagen Russland hier und da Front National ein bisschen Geld hinwirft, dann wird sich Russland sozusagen wünschen, dass, weil Russland selber sehr starke innenpolitische Probleme hat zu wachsen, dass Europa zumindest mal nicht stärker werden kann. Und wenn du jetzt selber Probleme hast zu wachsen, kannst du den anderen zumindest mal ein paar Probleme schaffen. Und ob das jetzt zum Beispiel viele Flüchtlinge sind, darüber kannst du dich freuen. Ob du jetzt wirklich Flächenbombardements machst, damit Flüchtlinge flüchten oder damit du deinem Kumpel Assad hilfst, das sei dahingestellt. Aber alles, was irgendwie die EU schwächt, freut dich. Wenn jetzt der Flüchtlingsstrom vollkommen normal abgelaufen ist, ohne dass jetzt irgendein Geheimdienst, sei das jetzt der pakistanische ISI oder von Russen irgendwie in Nordafrika oder auch die CIA dort Gerüchte gestreut hat, dass in Europa kriegst du ein Haus, ein Auto, fünf Frauen, alle blond und wenn du willst, kannst du noch Aische nachholen aus Marokko. Also so Gerüchte sind ja überall rumgegangen. Also ob jetzt die Gerüchte sich einfach nur aufgrund von Schleppern, die einfach Geld machen wollen, etabliert haben oder da vielleicht auch ein Geheimdienst dabei war, das wäre gar nicht wichtig. Du kannst auch einfach nur, wenn die Flüchtlinge schon mal da sind, ein bisschen da mit dem Finger drauf pieksen. Da war doch das russische Mädchen, was nicht nach Hause gekommen ist, sondern meinte, sie wurde vergewaltigt. Dass dann die russischen Medien das ein bisschen mehr aufbauschen wie nötig, nachdem sie schon theoretisch hätten wissen können, dass halt das Mädchen gelogen hat, das war eine Russlanddeutsche, dass sie halt gelogen hat, weil sie beim Freund war. Ja, das ist jetzt keine übertrieben große Einflusskampagne. Aber sozusagen, man kann nicht von der Hand weisen, dass wir in Europa Kräfte haben, die sich auf jeden Fall freuen, dass der Kreml in denen Potenzial sieht. Front National, die können auch aus kompletten Eigenantrieb sagen, die EU ist doof. Die brauchen da kein russisches Narrativ dazu. Aber der Putin freut sich natürlich, oder BZNW der Dugin, wenn man den entweder finanziell oder ideologisch ein bisschen Schützenhilfe leisten kann, damit dieses Ziel von Frankreich, Brexit auch noch raus, damit es vielleicht Wirklichkeit wird. Es gibt zum Beispiel für Brexit, da gibt es einen Brite, der hat UKIP hat er gut finanziert, er hat über 50% der Brexit-Kampagne Geld zur Verfügung gestellt und er ist dabei, eventuell eine neue Partei zu gründen und noch einen TV-Sender aufzumachen. Man weiß bei ihm nicht ganz so genau, wo das Geld herkommt. Es könnte, also es ist eine Steueroase, wo er sein Geld immer abruft, die traditionell mit russischen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, aber du weißt es nicht hundertprozentig. Die Sache dabei ist, ob jetzt er tatsächlich auch von Putin Geld bekommen hat oder nicht, es ändert ja nichts daran, dass wieder die Innenpolitik der Briten halt von Arsch war und dass man halt einfach auf die kleinen Leute geschissen hat und dass man als Brite einfach sich von der EU schon von Anfang an immer was anderes vorgestellt hat, wie die anderen EU-Mitgliedstaaten. Die Frage ist, inwieweit sich tatsächlich irgendjemand einen Superstaat vorstellt oder ob sich jemand einfach nur eine Wirtschaftsunion vorstellt. Also rein geopolitisch ist ein großes Etwas besser. Ob das aber auch einfach nur machbar ist, ist die andere Frage. Und wenn wir in den Medien Schnappatmung haben über russischen Einfluss, frage ich mich immer, warum wir nicht öfters mehr auch über den Dugin selber hören. Weil, Also zu der Frage, die du gerade eben gestellt hast, ob man das vielleicht so oder so besser machen könnte. Ich würde sagen, jetzt ist das so eine total auswegslose Situation. Man kann es nicht besser machen. Und der Grund dafür ist, dass jedes Land schon eine Geschichte hat, auf die sie sich dann bezieht und verlässt. Und wenn man jedoch jetzt hingehen würde und einfach so die ganze Welt, so diese ganzen großen Staaten, die dann zusammen geklumpt werden sollen, ne? Dann mit so einem Men in Black Blitzer so alles vergessen lässt. Ja? So, sämtliche Leute, ja, und sozusagen wirklich so eine Hippie-Kommune sich zusammensetzt. dann würde es trotzdem irgendwann zerfallen, einfach aus dem Grund, weil die Leute ja schon doch ein Gedächtnis besitzen. Und die würden sich dann schon daran erinnern, was in der Zeit passiert ist. Und deswegen ist es halt echt so. Das ist so unmöglich. Und Russland selbst braucht keine Feinde von außerhalb. Sie haben immer noch dieses Stückchen Käse, was da dieser Sieg im Zweiten Weltkrieg war. Ja, so die feiern das immer noch. Und die feiern das nicht so wie die Amerikaner. Die feiern da nicht die Werte. Die feiern sich selbst. Ja, die feiern sich selbst, die feiern Veteranen und da war so ein Stunt, Alter, das war wirklich nichts weiter als ein Stunt. Da wurden Veteranen, die die Blockade von Leningrad überlebt haben und im Zweiten Weltkrieg und so dabei waren, ne, wurde das war irgendwie bei irgendeinem Jubiläum halt so yay, wir haben schon zum irgendwelchem Jahrzehnt feiern wir, dass wir gewonnen haben, yay, cool, ja, yeah, super, ne, aber Putin hat dann Traumreisen verschenkt, ja, sozusagen vom Staat sozusagen bezahlt, ja, aber diese waren limitiert nur und unübertragbar, ja, für Veteranen, die da irgendwie schon 80 Jahre alt sind, ja, und nirgends hinfahren wollen, ja, und selbst das war da auch irgendwie nicht wirklich groß, ja, das war alles nur Show. Ja. Und ich bin wirklich froh, dass wir hier in Deutschland nicht so einen Persönlichkeitskult haben, ja. Also, wenn wir das hier so hätten, dafür sind die Leute, glaube ich, hier schon viel zu desillusioniert, was Führungspositionen angeht. So, das ist auch gut so. Ach so, ein Personenkult, den hatten wir schon mal. Aber die Entwicklung ist halt sehr interessant. Das ist dann wirklich so die Sache von erster Handerfahrung und zweiter Handerfahrung. Denn Russland hat halt nicht die Ersthanderfahrung gemacht, wie es denn nun wäre, so geopolitisch da zu sein, wo Deutschland jetzt ist, und genauso politisch unterwegs zu sein wie Deutschland und dann auch noch zu verlieren. Ja? Die wissen das nicht. Und dann drehen sie auch noch die Geschichte so rum, wie es ihnen passt, weil sie da sich wirklich hinstellen und sagen, ja, wir erzählen jetzt einfach mal im Geschichtsunterricht, wie wir die Geschichte mal auslegen wollen, damit die Leute, auch wenn sie sich quasi in ihrem zukünftigen Leben an die Vergangenheit erinnern, sie nur das sehen, was wir ihnen propagiert haben. Und das ist wirklich echt gruselig. Also ich habe halt wirklich schon so Schulbücher gesehen, die oh mein Gott, es ist wirklich gruselig, okay? Russland. Ich hab's gesehen in Russland. Du hast ja durch diesen Nationalismus und durch diese Isolation, hast du ja mittlerweile auch zum Beispiel in der Wissenschaft neue Narrative, die jetzt das ein oder andere wissenschaftliche Prinzip negieren. Also du hast jetzt zum Beispiel das No-Scope, was halt von einem Heini wurde ein Gerät entwickelt, der meinte, dass die Welt zu kompliziert ist und die Gesellschaft. Und er hat jetzt ein Gerät entwickelt, mit dem er die Seele des Universums anzapfen kann, um eine Vorhersage für die Gesellschaft zu treffen. Und wenn du das dann irgendwie in Staatsmedien oder halt auch in den wissenschaftlichen Akademien so ein Kram siehst und danach merkst, okay, der ist dann danach halt in die oberen Führungskreise aufgestiegen, das ist halt schon auch irgendwo echt verrückt, also oder halt krass. Also du hast Pseudo-Science halt, die einfach auch schon auch mit vom Staat weitergetragen wird. Ich meine, in der Sowjetunion hattest du ja auch mal diese alternative Landwirtschaft, die ja zu sehr vielen Hungertoten geführt hat, und du hast halt heutzutage zum Beispiel GMOs, also genetisch veränderte Nahrungsmittel. Das ist ein Projekt vom CIA, um der russischen Ethnie zu schaden. Und dann denke ich mir so, okay, vielleicht liegt das aber auch einfach nur an Korruption in euren ländlichen Räumen, dass halt sich Sachen nicht so gut entwickeln und die Lebenserwartung geringer ist. Und jetzt nicht unbedingt an geheimen CIA-Samen, die mit DNA auf die Russen schießen, von den Feldern aus. Also, weißt du, und da habe ich zum Teil halt so Geschichten gelesen, also gerade von halt pseudowissenschaftlichen Sachen, wo ich mir halt denke, Russland leidet halt sehr stark darunter, dass in Elitenkreisen kein Wettbewerb mehr stattfindet. Du hast durch die hohen Ressourcen, die du einfach im Boden hast, also die Bodenschätze, die waren mal zur Sowjetunion zusammengebrochen ist, haben die 30% der Wirtschaft ausgemacht. Putin hat mittlerweile Russland erfolgreich in eine Tankstelle umgebaut. Und es ist halt, also man hat 70% Abhängigkeit von Ressourcen, die im Boden sind. Und dann erzählst du deinen Leuten, wenn halt dein Korruptionsnetzwerk halt einfach einen freien Markt zerstört und die Leute sich auch einfach keinen Wohlstand erarbeiten können, dann erzählst du denen, dass der CIA irgendwas in die Samen reinmacht, die sie kaufen. Und das, ja, GMO-Samen, ja, Terminator-Gen, ja, da gibt's auch Kritik, die man äußern kann, aber einfach nur dieses, das ist ein wissenschaftliches Papier, was gepusht wird, das auch in Medien vorkommt, dass halt der CIA Kriegsführung über GMO-Samen macht. Und ich meine, gut, wir haben in Deutschland, wir haben ja auch pseudowissenschaftlichen Kram, den wir hier und da haben. Gender, Gaga, ich weiß nicht, Homöopathie ist jetzt auch nicht unbedingt das Rühmenswerteste in Deutschland. Aber wir haben in Deutschland, wir haben zumindest so einen Elitenwettbewerb, der nicht komplett eingeschlafen ist. Der könnte ja auch besser sein in Deutschland. Und Deutschland ist nicht ideal oder so, aber in Russland hast du einfach keinen Wettbewerb der Eliten mehr. Und das ist furchtbar für ein Land. Ja, der Grund dafür ist halt auch großteils, der Grund dafür ist halt aus der Sowjetunion so mit diesem eisernen Vorhang, Als das wirklich so am Zerbrechen war, ne, auch schon während das noch gestanden hat, sind ja Leute abgehauen aus Russland. Ja. Einfach weil sie von Russland selbst quasi rausgekickt wurden. Ja. Dann hieß es ja, dann verschwinde doch. Ja. Die konnten wirklich eine sehr lange Zeit, haben sie wirklich gesagt, nö, was den Westen angeht, das akzeptieren wir nicht, das ist alles Dreck, das ist alles Scheiße, das ist schlimm. Ja. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum jetzt auch ziemlich viel ja, die Leute dem so ja, quasi hinterher dackeln. Ja, so in Russland, da werden halt vielleicht ab und an mal ein paar Filme gemacht, aber das sind wirklich so independent Filmemacher, die irgendwie über Crowdfunding halt wiederum über andere Wege halt Geld bekommen, um einen Film zu machen oder irgendwas zu machen. Ja, es gibt keine Maschinerie, die in Russland so funktionieren würde. Ich meine, okay, es gibt da die Maschinerie von sowas wie hier halt DSDS. Ja, aber das ist da auch schon so festgestanden. Ja, da gibt es die Leute, die da schon die ganze Zeit vor 30, 40, 50 Jahren gesungen haben, die werden da immer noch weiter singen. Die spritzen sich Botox, die lassen sich stramm ziehen, dann kommen die da raus, machen da ihr Ding und alle klatschen und so. Das ist unmöglich. Weißt du, so, man muss mal wirklich zu Neujahr, wenn das mal wieder stattfinden sollte, so Neujahr, wenn wir das alles überleben hier, ist, und dann einfach mal nebenbei so ein Stream vom russischen Neujahr einfach mal schauen. Okay, das sieht mehr und mehr und mehr wirklich nach ja, so Nordkorea-mäßig feiern aus. Das ist, für mich ist das wirklich ein sehr greller Kontrast zu, wenn man dann so deutsch halt Fernsehen einschaltet zu Silvester und dann sind da alle in Berlin so auf dem Brandenburger Tor und so und das ist so eine Bühne und so viele Leute. Da ist es einfach so ein kleiner Raum mit ein paar Leuten, die dann da sind und alle klatschen und dann sagt der Präsident was in die Kamera und ach, das ist einfach so, schlimm, weißt du? Vor allem einfach. Ich meine, weißt du, in den größeren Städten, da hast du ja auch so, sagen wir mal, noch so ein kosmopolitisches Leben, so ein Stück weit, wo die Gesellschaft noch ganz gut funktioniert. Aber die einzigen zwei Städte. Die einzigen zwei Städte in Russland, die am meisten alles kontrollieren, ja, sind St. Petersburg und Moskau. Okay? Ja. Da hat sich nichts geändert. Da hat sich nichts geändert. Du kannst gerne ja ganz weit rausfahren in die Taiga und so und da ein Karibu streicheln oder so oder irgendwie Leute kennenlernen. Ja, da leben Leute, ja. Fliegenpilze essen, Karibu ernten. Genau, ja. Ja, da leben Leute, ja. Nur das Ding ist halt, diese Leute sind einfach so stecken geblieben, zeitlich. Okay, die sind zeitlich einfach stecken geblieben. Da, während sich da Leute in St. Petersburg zum Beispiel schon mit Schifffahren beschäftigt haben, konnten die da ganz weit weg in Russland nicht mal irgendwie Medizin zustande bekommen, so irgendwie, ja. Also, es sind verheerende Verhältnisse, wenn man sich das anschaut, so wirklich wie Russland halt strukturiert ist. Das ist nicht so, dass du halt so ein Fleckchen hast, hier ein Fleckchen halt da, wie hier halt, aber jedes Fleckchen ist halt gut ausgebildet, ja, und die interagieren miteinander. Es ist halt einfach teilweise schon die Größe von Russland, einfach die Größe. Ich meine, was die Größe an sich, wenn du es auch historisch betrachtest, die Größe von Russland, wenn du dir das jetzt mit der Technologie des 19. Jahrhunderts überlegst, es ist ja auch extrem schwer, das ordentlich zu entwickeln. Selbst heute ist es ja zum Teil schwer, einfach so in die entlegenen Gebiete irgendwie Struktur zu bringen. Nur, was ich mich immer wundere, ist, weißt, wenn ich habe dann meinen Dugin, der mir was erzählt von, man muss überall, wo Russisch gesprochen wird, brauchen wir irgendwie Soldaten in dem Land und wir müssen uns die Krim einverheimsen. Und dann gucke ich mir den ländlichen Raum in Russland an und denke mir so, was wollt ihr eigentlich mit der Krim? Ihr habt doch das, was ihr habt. Da kommt doch nichts rum. Also irgendwie musst du doch irgendwie deine ländlichen Regionen auch ein bisschen stärken oder voranbringen. Und ich meine, ich sage das so salopp mit in eine Tankstelle umgebaut, aber 70% Abhängigkeit von deinen Bodenschätzen, die du rauspumpst, das ist furchtbar für ein Land. Du hast dann so einen ganz kleinen Korruptionszirkel, weil Du hast ja, wenn du eine Wirtschaft hast, die nur auf Bodenschätzen beruht, es reicht ja, wenn dort, wo halt Bodenschätze sind, da eine Stadt halbwegs funktioniert und der Rest, der kann ja eigentlich verrotten. Das macht ja eigentlich nichts aus in dem Sinne, weil deine Wirtschaft funktioniert ja trotzdem. Und Ich frage mich dann, wenn dann so ein Dugin daher spaziert kommt und große Allmachtsfantasien hat und unsere westlichen Medien die Allmachtsfantasien nur auf Putin projizieren, dass es allein Putin ist und nicht jemand wie Dugin, der halt auch im Hintergrund mehr agiert. Wie das mit dem tatsächlichen Bild in Russland zusammenhängt. Also nach dem Motto, so überall ist der russische Einfluss und es gibt auch russischen Einfluss, wie gesagt, Front National, 9 Millionen Kredit, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Angst davor, dass ich von einer russischen Armee, die auf Karibus reitet, überrollt werde. So, weißt du, was ich so. Ja. Das Militär in Russland ist auch so eine Sache. Ich habe mich da jetzt wirklich nicht groß mit beschäftigt, aber wenn die Automobilindustrie in Russland irgendwie ausschlaggebend ist dafür, wie gut die Fahrzeuge im Militär sind, ja, dann ist es ziemlich schlecht. Die haben sogar die simpelsten Autos jetzt so weit runtergebrochen, dass die wirklich einfach so von der Qualität einfach überhaupt nicht funktionieren. Okay, das ist einfach alles unmöglich. Oh mein Gott. Meine Eltern zeigen mir halt ab und an so Zeug halt, so Videos oder Nachrichtenartikel, wenn halt was Größeres halt passiert. Putin könnte eigentlich, also man könnte eigentlich sich schon ganz gut überlegen, dass Russland so ein ganz eigener Planet ist. Ja, das ist einfach so irgendwie jetzt selbst für mich schon, okay, der hier seit 17 Jahren lebender Kerl hier, ja, es ist einfach erstmal ist es total skurril für nahezu 17 Jahre, da war ja noch Medvedev mittendrin, einfach immer dieselbe Fratze zu sehen. Ja. Einfach für 17 Jahre. Und es ändert sich nichts. Und dann, weißt du, am Anfang macht man noch Witze drüber. Am Anfang ist es so, haha, wir sind hier und du bist da und so, haha, kannst uns mal, ne? Aber dann ist das auch nicht mehr lustig. Ja. Also ich weiß, was du meinst. Und putininischer Einfluss hier. Ich würde sogar noch behaupten, dass Putin selber noch ein Stück weit Russland zusammenhält, dass Putin dafür sorgt, dass jemand wie Dugin nicht an die Macht kommt, weil das wäre sozusagen der wortwörtliche Untergang von Russland, ein erneuter Untergang. Also mir kommt es manchmal so vor, als ob russische Politik oftmals nur darauf aufgebaut ist, dass man die Probleme im eigenen Land sieht und halt nach USA zeigt und sagt, da kommt es her. Und das mit dem Fingerzeigen klappt ziemlich gut und unsere Medien kopieren das einfach nur. Also zeigen selber auf Russland und sagen, da kommen unsere Probleme her. Ich weiß auch nicht. Ja, weißt du, so, das ist halt etwas, was Russland schon wirklich so auf so eine fetischistische Art und Weise perfektioniert hat, okay? Die haben das nicht im Hier und Jetzt, diesen Zeitpunkt, auf den sie mit dem Finger zeigen, okay? Die haben das über sämtliche Zeitpunkte, die sie sich da raussuchen können. Ich meine, wenn man sich mal so ein Interview mit Putin anschaut, ja, und man ihn kritisiert zu seinen Entscheidungen, zu den Geschehnissen in seinem eigenen Land. Okay, die Leute haben weniger und weniger zu essen wegen den Sanktionen, die passiert sind, weil Russland provoziert hat und die Krim einfach, egal was da jetzt war, egal ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, ja, einfach einfach überrollt hat. Ja, überrollt und dran getackert. Ja? Und das auch noch verewigt jetzt in Geografie- und Geschichtsbüchern. Ja? Da sind jetzt wirklich schon neue Bücher draußen, wo die Krim schon einfach Teil von Russland ist und ist gut so. Ja? Und die machen sich halt einfach die Geschichte selbst. Währenddessen sitzt Putin dann halt da und sagt, ja, aber guckt euch mal die Amerikaner an, guckt euch mal die Deutschen an, wie gehen die denn mit uns um, ja, was sollen wir denn machen, ja, er zeigt mit dem Finger, dann zeigen die Amerikaner mit dem Finger auf ihn und im Endeffekt ist da die Schuldzuweisung einfach so von wegen, ja, ich befolge nur Befehle, ja, so, die halt aus meinem Kopf kommen, aber ja, sind ja auch Befehle, ja. Ja, ist einfach, ja. Und ich meine, weißt du, das mit den Sanktionen, das ist ja sogar noch irgendwie dieses, diese Nebelkerzen, weißt du, dann müssen dann eine deutsche Raffinerie, die jetzt irgendwie Chemieprodukte weiter nach Russland exportieren möchte, jetzt müssen die ihre Papiere ändern, dass sie erst nach China gehen, bevor sie dann nach Russland kommen. Das ist dann ein extra Papierschritt. Weil bei den Sanktionen, das Einzige, was der ja wirklich halbwegs zieht, sind medizinische Geräte zum Teil und halt Nahrungsmittel. Aber selbst die Ressourcen und die Chemieprodukte, da sind wir jetzt auch nicht so gut, dann die Sanktionen umzusetzen. Gut, Autos ist auch noch so eine Sache, die halbwegs durchgesetzt wird. Aber wir haben ja selber zum Teil die Sanktionen, die noch nicht mal mehr komplett durchkommen. Und ich weiß, ich habe keine Lust auf sozusagen eine Konfrontation mit Russland, weil ich gar nicht weiß, was es zu konfrontieren gäbe. Du hast zum Teil ein unterentwickeltes Land, oder ein strukturschwaches Land, was du einfach nur aufbauen musst. Und ich verstehe nicht, wieso wir ich verstehe es eigentlich schon, aber ich finde es unverständlich, warum wir in unseren Medien einfach so einen riesengroßen Zirkus haben, mit dem Schwarzer Peter zu schieben. Aha, ja. Weißt du, ich glaube halt wirklich, dass Russland sich mehr und mehr jetzt auf diese Position stellt von jetzt ist mal unsere Zeit gekommen zu blühen, ja. So ihr habt eure Versuche da gehabt, also jetzt auch hier von Russland auf Deutschland jetzt bezogen so, und es hat nicht funktioniert. Ja, hier wir sind größer, wir haben auch unseren eigenen Personenkult, wir haben unsere eigene Mythologie, wir haben unsere Periode, auf die wir uns gerne mal so beziehen würden, so und die dann romantisieren und so. Also man hat wirklich mit Russland so einen sehr interessanten Fall, wo ich persönlich selbst halt jetzt nicht wie so ein hier halt lebende Deutsche zum Beispiel Deutschland den Untergang wünschen, ja, und der deutschen Kultur den Untergang wünschen. Ich wünsche der russischen Kultur keinen Untergang. Es ist einfach nur so, dass wenn ihr mal einfach mal irgendwelche wirklichen halt Russen fragt und nicht einfach Deutschrussen, ja, die da halt nicht wirklich groß eine Ahnung zu haben, ja, wie sie denn das Land so mögen oder nicht, dann wird da entweder eine Reaktion kommen von ich hasse das Land, ja, oder eine Reaktion kommen von ich hasse es, aber trotzdem ist es meins. Okay, also die Leute sind trotzdem gebrainwashed, okay? Sogar meine Eltern, die da wirklich gesehen haben, wozu das jetzt gerade alles wieder führen tut, als da irgendwie ja Putin gerade erst an die Macht kam, ja. Und trotzdem, immer wenn wir in Russland sind, ist das so für meine Mutter so sehr, sehr nostalgisch. Ja. Für mich ist das halt wenig so. Für mich ist es so, ich möchte eigentlich überhaupt nicht nach Russland. Was soll ich da? Warum? Ja, ich bin da nicht willkommen. Das ist wirklich so, das ist ein bisschen vielleicht schwierig vorzustellen. Das sind auch keine groß offensichtlichen Dinge. Das sind einfach kleinere Sachen. Das sind so alles von der Bürokratie bis hin zu wirklich intermenschlichem Umgang. So wenn man hier zum Beispiel, also das russische Konsulat, ja, in jeder Stadt hier in Deutschland zum Beispiel, ja, da könnt ihr hingehen und das wird sich komplett anders anfühlen. Es wird eine komplett andere Atmosphäre sein. Und damit meine ich nicht nur einfach nur die Sprache. Ja. Ich meine damit, dass die Leute dann ewig lang Schlange stehen, dass die Leute schlecht behandelt werden, dass da alles sehr langsam geht. Und selbst wenn du einen Termin hast, du im Endeffekt vielleicht überhaupt nichts bekommst und dann noch irgendwie noch obendrauf zu zahlen hast für nichts. Ja, also es ist wirklich so eine Kultursache, ja, das hat, also ich würde da Dugin schon widersprechen, das hat nichts mit Nationalität oder Ethnizität zu tun, es ist einfach so eine Kultursache halt. Das ist halt großteils für mich zumindest, und ich denke mir halt auch so, wohin soll das führen? Das läuft und läuft und stolpert und fällt, aber irgendwie hört es nicht auf. Man schaut dann zu, wie bei einem Kind, das schon irgendwie so laufen sollte und es aber nicht tut. Es ist irgendwie zurückgeblieben. Und es ist, aber es hält von sich ziemlich viel. So, das meine ich halt, ja. Das wäre so ein Kind, das halt wirklich eine Einschränkung hat, aber meint, es sei wirklich so das beste Kind auf dem Schulhof halt. Ach, dämliche Analogie, ich weiß, aber ich bin halt wirklich jedes Mal frustriert, wenn ich über Russland reden muss, Alter. Das ist so schlimm. So, ich habe gedacht, das würde mit der Zeit besser werden, aber nein. Nö. Das ist einfach, so alle Leute, die hier jetzt vielleicht zuhören, ja, und sich überlegen, sie werden jetzt hier zu Fremden im eigenen Land, ja. So, mein eigenes Land hat mich nicht mal gewollt, okay? Also, so, da bin ich nicht fremd. Du bist ein Schlüsselkind. Ja, kann man schon so sehen, ja. Ja. Ich bin schon froh drum, dass meine Eltern mir Russisch wirklich durchgedrückt haben und dass ich das dann auch selbst in der Schule dann die Möglichkeit hatte, weiter zu betreiben. Im Endeffekt sind da sehr viele Informationen halt wirklich in Russisch halt geschrieben, in Büchern und in Filmen und die sehr, sehr schwer zu übersetzen wären, aber für mich persönlich sehr, sehr nachvollziehbar sind. Und ja, ich kann mich damit schon ganz gut so identifizieren. Und ich meine, das ist auch schon so ein Ding. So stell dir einfach vor, dass die Lieder, die vor 30, 40 Jahren aktuell waren im Land, ja, so, oder ja, okay, jetzt halt ein bisschen hochgeholt, doch eigentlich schon so 20, 30 Jahre so, immer noch aktuell sind. Immer noch aktuell. Das ist so unmöglich. Also, kannst du dir irgendwie Lieder vorstellen, bei denen das hier so wäre? Ich meine, so wirklich mit politischen Texten halt, ja. Ja, die halt immer noch wieder und wieder und wieder. Genau. Und du das so denkst, so Leute, kann auch nicht mal jemand irgendwie was Neues schreiben, das wird alt und. Nee, das meine ich nicht. Das sind Schlager, ja, die sind so. Aber was ich meine, sind wirklich so die Themen, die in politischen Liedern behandelt wurden in den 90ern, ja, sind immer noch jetzt aktuell. Also in dem Land verändert sich auch von dieser Art und Weise nichts. Es verändert sich sogar in so einen Regress rein, weil jetzt nämlich die Künstler, die diese Lieder geschrieben haben, so in den 90ern halt, ja, und so den Staat halt kritisiert haben und sich über ihn lustig gemacht haben und das so zynisch gemacht haben, ne, und dann halt international groß wurden, weil die ganzen Russen dann nach Amerika ausgewandert sind oder nach Europa, ja, die machen hier ihr ganzes Geld, ja. Mhm. In Russland werden diese Leute dann einfach mit Gesetzen bestraft, wie zum Beispiel so Gesetze zu Flüchen in Liedern. Ja, die haben das gefälligst zu zensieren. Ja, die müssen sich selbst zensieren, aus irgendeinem Grund. Und es gibt dann im Russischen so eine bestimmte Subgruppe an Sprache. Es ist vergleichbar mit Flüchen, ja, aber es ist was anderes. Es ist wirklich so eine Möglichkeit, eine komplett eigene Sprache mit diesen Worten zu haben. Das sind so diese Worte wie Suka, Blade, Pizdets, Mudile, so eine laute, ganz, ganz viele Worte. Ich kenne jetzt halt auch ganz wenige jetzt gerade aus dem Stegreif, aber es ist wirklich so, dass da sich das Land hinstellt und wenn es wirklich die Absichten hat, die Kultur und all das Schöne halt, was das so gibt, ja, wie der Daniel Pfister auch meinte, mit den Vor- und Nachteilen der Kultur, die Kultur erhalten zu erhalten, ja. Ja, das ist ja das die Rolle, so, die sich Russland auf die Fahne geschrieben hat. Genau, so. ja, aber die verändern sich selbstständig. Die verändern sich selbstständig, aber nicht in eine Art und Weise, die, sagen wir, irgendwas nach vorne bringt. Ja, die bringen sich nicht nach vorne, die verändern das, was sie hatten und verwandeln das in Sachen, die halt überhaupt nicht russisch sind. Und da ist dann für mich so dieser Punkt, der Liberalismus, der tut halt im Westen sozusagen die Grundmauern für ein dynamisches System schaffen. Man kann jetzt über die aktuellen Zustände hier jetzt zum Beispiel in Deutschland super unzufrieden oder zufrieden sein, aber sozusagen das Grundgerüst hier im Westen ist halt der Liberalismus. Und die Größe vom Westen hat auch sehr viel mit einem ordentlichen Liberalismus zu tun. Und wenn ich mir jetzt dann sozusagen Russland anschaue und dann mir der Dugin sagt, ja, der Liberalismus als Ideologie hat versagt, der Faschismus hat versagt und der Kommunismus hat versagt. Deswegen schreibt er die vierte politische Theorie auf. Dann frage ich mich so dieses Bild, was ich dann sozusagen von der russischen Gesellschaft habe oder wie du halt als Russe dort lebst. Und ich mir dann denke, wollt ihr nicht vielleicht auch einfach mal Liberalismus probieren? Einfach mal so 10, 20 Jahre und gucken, was draus wird? Oder weil jetzt wirklich nochmal eine eigene Utopie aufbauen. Also, weißt du, was ich meine? So die das Gefühl, dass ja, dass die Russen einfach abgleiten in so einen Nordkorea-mäßigen, nicht ganz so totalitär, aber so irgendwie in die Richtung. Ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall ist der Einfluss von Russland weniger groß, wie unsere Medien uns das erzählen. Und wenn wir in Europa eigene Probleme haben, dann freut sich natürlich Putin und die Leute in seiner Abteilung für psychologische Kriegsführung und sein Alain Debonnet oder wie der heißt, das ist ein Kumpel vom Dugin. Ja gut, der kommt ja aus Frankreich. Aber ja, auf jeden Fall, Putin und Dugin, die freuen sich natürlich auch, das eine oder andere Problemchen haben. Schon nicht davon zurück, mit eingreifen zu wollen. Aber ich finde diese Vorstellung, dass wir von Russland überrannt werden, einfach nur hart. Also, ja, also irgendwie diese, ja, vielleicht die Kommission von unserem Stream. Ich weiß nicht. Bin ich noch live? Ja. Du bist halt, du hast gerade einfach für mich so, ich weiß nicht, ob man das dann durchgehört hat, so eine Roboterstimme gehabt. Das war gerade sehr seltsam. Ja. Ja, aber ich glaube, wir sind an dem Punkt auch mit unserem Stream ganz gut bedient, würde ich behaupten. So, uns ein bisschen beleuchten. Vielleicht sprechen wir mal wieder über Russland. Ich hoffe, dass wir den Bubi noch einigermaßen gut dargestellt haben. Ich werde in die Quellen noch ein paar Sachen mit reinpacken und auch noch ein Video in einem anderen YouTube-Channel, der nennt sich Freedom Alternative, der behandelt das in Englisch. Und ja, ich hoffe, der Stream war nicht ganz so undurchdacht, also nicht ganz so fade. Ja. Hast du noch ein Wort? Nein, eigentlich nicht. Ich fand den Stream jetzt gerade auch ganz okay soweit. So könnten wir schon jetzt. Ja. Fertig machen. Okay, dann gehabt euch wohl, ihr da draußen, für einen kleinen Sonderstream. Wir hören uns am Sonntag wieder. Tschüss.